Kapitel 6 Düngergemenge aus Systematische Zusammenstellung aller bis jetzt bekannten und anwendbaren Düngerarten von Franz Damanz. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Unter Düngergemenge oder Mengedünger verstehen wir eine Zusammensetzung einiger oder vieler aufzubringenden Düngematerialien zu einem Ganzen, die gleich jedem anderen Dünger dem Felde eine ebenso gute als hinreichende Nahrung verschaffen sollen. Bei diesen Düngergemengen hat man verschiedene Zwecke vor Augen. Sie sollen entweder dazu dienen, die vorhandene Düngermasse zu vermehren oder zu verbessern, oder sollen dem Boden andere ihm fehlende Bestandteile zubringen, oder sollen endlich entweder in geringerer Menge stärker als andere wirken oder, als aus mehreren Stoffen bestehend, eine stärkere Wirkung haben als ein einfaches Düngemittel. Auf diese Zwecke muss man stets Rücksicht nehmen, damit man die Gemenge gehörig anwende und diese nicht falsch benutzt, nichts oder nur wenig leisten oder als untauglich verworfen werden können. Manche Gegenstände bedürfen zu ihrer Zersetzung nur Wochen, wie zum Beispiel animalische Auswürfe ohne Streu mit Erde vermengt, wenn sie nämlich fleißig begossen und bearbeitet werden. Andere hingegen Monate, wie zum Beispiel Stalldünger mit Erde vermischt, wobei aber noch zu bemerken ist, dass diese Schichtung trotz der vorgegangenen Zersetzung noch nach einem halben Jahre mit Vorteil ausgeführt werden kann. Andere endlich bedürfen zur Zersetzung Jahre, wie namentlich Holzabfälle, Teichschlamm und andere mehr. Man hat deshalb darauf zu achten, dass man nicht zu verschiedenartige Bestandteile zusammenbringe, weil sonst einige derselben schon ganz zersetzt sein können, während die übrigen hierzu noch langer Zeit bedürfen. Jeder Mengedünger sollte vor seiner Ausfuhr wenigstens einmal umgearbeitet werden. Je häufiger dies geschieht, desto mehr wird der Wert dieses Düngers erhöht. Ebenso steigt der Wert desselben durch Begießen mit Jauche. Wo diese fehlt, muss Wasser genommen und im Ganzen bemerkt werden, dass diese Begießung desto häufiger erfolgen soll, aus je trockeneren Bestandteilen der Menge Dünger besteht. Damit aber auch der Regen einwirken könne, lege man die Haufen so an, dass sie oben breit seien, so dass das Regenwasser nicht ablaufe, sondern sich oben sammle. Von den vielen Mengedüngern führen wir hier folgende an. Erstens Menschenkotgemenge. Zum Menschenkot kann man die meiste Erde, aber auch andere Gegenstände beisetzen, um einen Dünger zu erhalten, der anderen an Wirksamkeit gleichsteht, da sowohl sein Gehalt vorzüglich ist, als er sich auch hauptsächlich zu Mengedünger eignet. Aus den Städten wird der Menschenkot häufig unmittelbar auf die Felder geführt. Dies ist nicht nur Verschwendung, sondern in trockenen Jahren für die erste Frucht noch eher Schaden als Nutzen, während er, mit Erde zersetzt, reichlich ausgibt und stets lohnt. Wenn man zu einen Karren Pferdedünger nur 2 Karren Erde setzen kann, so kann man zu einen Karren Menschenkot füglich 10 Karren Erde mengen. Zweitens Pferdemistgemenge. Dieser Mist eignet sich besonders zu Düngergemengen und sollte vorzugsweise dazu verwendet werden, weil er, allein auf die Dungstätte gebracht, sich selbst erhitzt oder verbrennt, während er, mit Erde oder anderen Bestandteilen vermischt, diese erwärmt und zu ihrer Zersetzung wesentlich beiträgt, wenn er nämlich fleißig begossen wird. Menge Dünger, zu welchem Pferdemist kommt, bedarf weniger des Kalks als anderer, zu dem weniger weiche, zersetzliche Stoffe genommen werden. Drittens, Harn- oder Jauchegemenge. Die Bereitung dieser Gemenge besteht darin, dass man der Zersetzung unterworfene Gegenstände entweder wiederholt mit Harn, Jauche, Gülle etc. begießt oder solche Gegenstände in eine Grube wirft, in welchem man gedachte Flüssigkeiten nach und nach zulassen kann. Je besser die hierzu verwendeten Stoffe sind, desto vorzüglicher wird natürlich auch der Dünger. Aber der Harn hat an und für sich die Eigenschaft, auf die Zersetzung schnell zu wirken und auch weniger gute Stoffe zu verbessern. Viertens, Lohgemenge. Die Lohe gibt einen guten Dünger, wenn sie sich ganz zersetzt hat, das heißt, wenn sie Holzerde wird. Man erreicht dies am schnellsten durch Hinzufügen von Mist, namentlich Pferdemist, am meisten aber durch Kalkzusatz. 5. Ölkuchengemenge. Nach den Schriften findet hier und da Ölkuchendüngung mit Ölkuchengemenge statt. Da bei uns diese Kuchen hierzu keine Anwendung finden, so unterlassen wir, das Nähere hier anzugeben und beziehen uns auf den Artikel Öltrester, Kapitel 2, Unterabteilung 10 dieses Werkes. 6. Rußgemenge. Der Ruß ist wegen seiner düngenden Eigenschaft, insbesondere bei Gartengewächsen, allbekannt. Hat man dessen so viel, dass man ihn im Großen auf dem Felde anwenden kann, so tut man wohl, ihn zuvor mit anderen Gegenständen, Mist, Straßenkot, Kalk, Grabenschlamm etc. zu vermengen, um seine Wirksamkeit auszudehnen. 7. Torfgemenge. In unserem Vaterland haben wir wohl kein größeres, wohlfeileres und noch so wenig benutztes Düngmaterial als den Torf. Und es ist unverzeihlich, dass er in Gegenden, in denen er zu haben ist, nicht häufiger in Anwendung kommt. Zu Gemengen eignet er sich vorzüglich und man kann ihn aus den Torfgründen geradewegs auf die Anwanden der Äcker fahren und mit der dortigen Erde vermengen. Seine Zersetzung geht umso schneller vor sich, wenn man Kalk beifügt. 8. Holzaschengemenge. Die Holzasche, wo solche in Überflusse zu haben ist und wo man ihrer nicht auf den Wiesen bedarf, an denen sie unter manchen Verhältnissen von ausnehmender Wirkung ist, verbessert die Menge Haufen vorzüglich. 9. Torfaschengemenge. Auch diese Asche eignet sich, wie die vorhergehende, zur Mengedüngung. Zu gleicher Wirkung bedarf man ihrer aber bei weitem mehr. 10. Pottaschen-Siederlauge-Gemenge. Dieses Gemenge ist eigentlich ebenfalls nur ein Übergießen des Mengedüngers mit Lauge. Sie erhöht den Wert des Düngers dann um vieles. 11. Salzaschengemenge. Es wird so angewendet, wie es aus den Salinen kommt. Oft aber wird es noch zuvor mit Erde vermengt. Dies ist jedoch selten nötig, indem auf den Salinen schon dafür gesorgt wird, dass diese Materie nicht zu stark sei. 12. Seifensiederlaugegemenge. Wenn man Menge Dünger mit dieser Lauge übergießt, verbessert sie denselben nicht nur bedeutend, sondern wirkt auch, wenn man sie rein auf die Brachäcker führt, stark. 13. Seifensiederaschegemenge. Der Ascher trägt viel zur Besserung, insbesondere zur Zersetzung des Mengedüngers bei, und durch ihn kann in den meisten Fällen der Kalk erspart, folglich Wohlfeilheit erzielt werden. 14. Kalkgemenge. Kalk oder kalkhaltige Stoffe wie Kreide, Gips und so weiter sollte fast allem Düngergemenge beigesetzt werden, aber verhältnismäßig desto mehr, je mehr Säure diese Materien enthalten, je schwerer sie sich zersetzen oder je schneller man das Gemenge zu benutzen wünscht. 15. Mergelgemenge. Mergel mit Erde vermengt und mit Dünger, Jauche, Lauge und dergleichen geschwängert, gibt ein vorzügliches Gemenge, aber natürlich ein desto besseres, je besser, das heißt kalkhaltiger der Mergel an und für sich ist. 16. Salzgemenge. Salz mit Kalk, Asche, Gips oder anderem mehr gemengt, eignet sich sehr zum Eineggen mit der Saat, wie zum Überstreuen der Saatfelder, mehr aber im Frühjahre als im Herbste. Salz in die Mengehaufen gestreut, erhöht ihren Wert bedeutend, es ist aber im unverdorbenen Zustande zu teuer im Verhältnis zu unseren Landesprodukten, als dass dieser Gebrauch anzuraten wäre. In Gegenden, in welchen Seesalz gewonnen wird, kann man es aber mit Vorteil tun. 17. Salz- oder Sohlenwasser. Dies Wasser, auf die Saatfelder geführt, wirkt vorzüglich und Mengedünger, der mit demselben begossen wird, erhält einen besonderen Wert. Die Fruchtbarkeit eines Landes könnte daher außerordentlich gesteigert werden, wenn in den verschiedenen salzhaltigen Gegenden Bohrlöcher zum Behufe der Salzwasserabgabe zur Düngung eröffnet würden. Solange aber die Salzgewinnung Staatsmonopol ist, muss man hierauf verzichten. 18. Braunkohlen-Mulm-Gemenge. Man nehme Braunkohlen-Mulm, vermische ihn entweder mit Kalk oder Gips, Mergel, Düngsalz oder am besten mit Holzasche, bringe diese Stoffe in eine tiefe Grube, übergieße sie mit Jauche und lasse diese Mischung 6 Monate lang zusammen gären. Alsdann werfe man sie heraus und fahre sie auf Wiesen oder Äcker. Der Erfolg wird alle gehabte Mühe reichlich lohnen. 19. Teichschlammgemenge. Den Teichschlamm mischt man am besten mit Kalk, Asche oder Stallmist. Besonders soll den Wiesen zusagen eine Mischung von 5 Teilen Schlamm, 1 Teil Kalk und 1 Teil Mist. Statt des Mistes kann man auch Straßenkot gebrauchen. Man lässt ihn hiezu eine Zeit lang in Haufen daliegen, arbeitet ihn so nach um und führt ihn auf das Feld, um es damit zu überstreuen. 20. Allgemeines Düngergemenge oder Kompost. Wir verstehen darunter ein Gemenge oder eine Zusammensetzung solcher düngenden Stoffe, die, für sich allein verwendet, zu kostbar wären oder die nur in Verbindung mit anderen zersetzenden und auflösenden Stoffen von Nutzen werden oder solcher, die nicht ohne Umstände und Unannehmlichkeiten auf das Feld gebracht werden können oder endlich solcher Stoffe, die dem Landwirte in zu geringer Menge zu Gebot stehen, als dass er von ihnen einen besonderen Dünger bereiten könnte. Der Kompost besteht daher aus Erde und Rasenarten, schlechten Gräsern, Abfällen aller Art, als von Handelsgewächsen, Gemüsen, Fabriken und so weiter, Blättern, Lohe, Späne, toten Tieren und Tierabfällen, Teich- und Grabenschlamm, Straßen-, Hof- und Hauskehricht, Scheunen- und Bodenabfällen, Aschen jeder Art, Ölkuchen, Trester, überhaupt aus allem, was der Verrottung oder Verwesung fähig ist. All diese Stoffe bringt man dann auf einen Haufen oder in eine Kompostgrube, wenn man nämlich nicht so viel davon besitzt, dass man eigene Düngergemenge errichten kann. Größere Gutsbesitzer können vielerlei Mengehaufen anlegen, die kleineren aber sind genötigt, alles das, dessen sie habhaft werden können, auf wenige Haufen zusammenzubringen. Aber auch der kleinere Landwirt, der bisher die angegebenen Düngstoffe entweder gar nicht benutzt oder auf die Düngstätte gebracht hat, dürfte folgendes Verfahren einhalten. Erstens, erhalte den Schweinedünger abgesondert und bringe zu ihm alle diejenigen Gegenstände, die Unkrautsamen mit sich führen, also Unkraut erzeugen, wie zum Beispiel Heubodenabfall, Scheunenauswurf und andere mehr. Zweitens, er errichte in der Nähe seiner Behausung einen Komposthaufen, auf welchen alle leicht zersetzlichen Gegenstände gebracht werden. Drittens, er lege einen weiteren Haufen an, dem alle schwer zersetzlichen Stoffe einverleibt werden. Viertens, er schlage an geeigneten Stellen seines Feldes, und häufig sind die Anwanden durch die aufgeschleifte Erde erhöht, hiezu passend, Erde zusammen und vermenge sie mit Unkraut, Waldpflanzen etc. Fünftens, endlich sammle er die abgehobelte Erde der Wiesen oder die ausgehobene der Wiesenrinnen und schichte dieselbe vorzugsweise mit Dünger auf. Je mehr düngende Stoffe diesen Mengehaufen zugeführt und je fleißiger sie bearbeitet werden, desto größeren Erfolg kann man sich auch davon versprechen. Der Kompostdünger hat viele gute Eigenschaften. Insbesondere eignet er sich zur Anlage neuer Wiesen, zur Verbesserung schon vorhandener, zur Düngung der Kleefelder und Bäume und der bessere zum Überstreuen der Saaten. Der Wert des Kompostes wird hauptsächlich in England anerkannt. Dort verwendet jeder Landwirt ungefähr 4/5 seines Düngers zu demselben und bringt nur etwa 1/5 in reinem Zustande auf den Acker. Auch in Deutschland finden seine Vorzüge nunmehr Anerkennung und in einzelnen Wirtschaften, in einzelnen Gegenden wird dessen fleißig bereitet. Im Allgemeinen wird ihm jedoch noch nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die er sicherlich verdient. Doch ist für die Zukunft zu hoffen, dass auch dies Gute nach und nach Eingang finden werde, wenn nämlich denkende Landwirte mit gutem Beispiele und Erfolg vorangehen, den anderen die Überzeugung durch die Tatsache liefern. Ende von Kapitel 6 Düngergemenge.